Fastensumpf. Der Auslöser für persönliche Veränderung war für mich wohl das Fasten. Entscheidend der Entschluss, 5 oder 10 Tage nicht zu essen, die Unmöglichkeit des Fastenbrechens zusammen mit Esther unter den beobachtenden Augen der Kinder. Die Erfahrung, in welchem Ausmaß Verhalten und Gefühle mental gesteuert werden können, hat mich überrascht. Denn im täglichen Leben bekomme ich natürlich Hunger, wenn ich nichts gegessen habe. Aber während des Fastens ändert sich das. Der Hunger verschwindet nicht gleich, wird aber unwichtig, nicht handlungsrelevant. So war es jeweils kein Problem, fastend Essen einzukaufen, zu kochen, mit den anderen am gedeckten Tisch zu sitzen. Die Formel lautet: Der Hunger kommt und geht. Darum wundert es mich, wenn ich lese, dass Leute es zum Beispiel nicht schaffen, eine bestimmte Zeit nicht auf ihr Handy zu gucken. Ich kann sehr gut während der nun mal angesetzten Schreibzeit schnell Sachen nachschauen, wenn das nötig ist, ohne mich zu verlieren. Meistens. Das ist ein Fortschritt. Und jede solche Eroberung wirkt verstärkend und entfaltet neue Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Ach, es ist alles eitel. Fasten stimuliert die Zellerneuerung. Das ist wichtig im Alter, weil sich diese kleinen Zellstummelchen, Enden von Schnürsenkeln gleichend, Telomere, mit der Zeit abnutzen und nur erneuern können, wenn keine Verdauung stattfindet. Schon die geringste Kalorienaufnahme unterbricht den regenerativen Prozess. Deshalb wird TRA, Time Restricted Eating, empfohlen. Friss die Hälfte, FDH, sagten wir früher. Und tatsächlich fühlt sich mein Solarplexus morgens viel ruhiger an, seit ich auf Milch und Honig im Tee verzichte. Darm und Gehirn sind einander sehr verbunden. Das gefällt mir. Die Behauptung des Lügenbarons von Münchhausen, er habe sich selbst aus dem Sumpf gezogen, kommt neuerdings dem Lifestyle-Coaching zu Pass. Zitat: Ich fiel nicht weit vom anderen Ufer bis an den Hals in den Morast. Hier hätte ich unfehlbar umkommen müssen, wenn nicht die Stärke meines eigenen Armes mich an meinem eigenen Haarzopfe samt dem Pferde, welches sich fest zwischen meine Knie schloss, wieder herausgezogen hätte. Gottfried August Bürger, Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, 1786. Für ein anspruchsvolleres Publikum mag es unterhaltender sein, wenn die Helden im Sumpf stecken bleiben, literaturfähiger. Berichte über gelungene Lebensläufe landen in einer anderen Liga. Success Story, Lebenshilfe, Humor. Denn das Bild vom Gelingen muss ja so viel Störendes ausklammern, die Kosten, das Verdrängte. Allein ist es nicht zu schaffen. Allein machen sie dich ein, stand am Cottbusser Tor an der Wand. Auch wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Von Kummer, Tragik, Schicksalsschlägen müssen wir lesen, weil einen immer das umtreibt, was sich nicht integrieren lässt. Und davon gibt es genug. Wir würden sonst ja einfach zufrieden vor uns hinleben. Das interessiert niemanden. Als lesendes Kind fand ich es allerdings immer schade, wenn das gute Ende nicht weiter ausgemalt wurde. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Aber das Falsche verändert sich nicht, wenn es kein Bemühen um ein richtigeres Leben gibt. Rezepte sind in der Literatur verpönt. Sicher auch wegen Frauenverachtung. Interessant, dass es in der Lifestyle-Literatur genau umgekehrt ist und Kochbücher boomen. Also, mach es nur so wie ich und du machst es immer richtig, oder? Alle, die dir etwas verkaufen wollen, arbeiten so. Ich habe das auch zu Hause. Das funktioniert prima.